Zusammenkünfte zur Erinnerung an den großen Genossen Kim Jong-il fanden jüngst in Österreich, der Schweiz, Deutschland, Tschechien und Venezuela statt. Daran waren die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in diesen Ländern beteiligt. Auf den Veranstaltungen würdigten die Redner Genossen Kim Jong-il als einen außergewöhnlichen Denker und Theoretiker und hervorragenden Führer, der die zweite Ideologie Songun-Idee entwickelte und bereicherte und sie in der Revolution und beim Aufbau glänzend durchsetzte, als einen eisernen Heerführer, der den koreanischen Sozialismus vor den Machenschaften der feindseligen Kräfte einschließlich der USA zuverlässig schützte und das ganze Volk zum Aufbau eines mächtigen sozialistischen Staates aufrüttelte, und als einen großen Politiker der Welt, der eine neue Wende für die Wiedervereinigung Koreas einleitete und die Sache der Menschheit für die Souveränität siegreich voranbrachte.